Good morning, good morning, good morning, all you happy wives and husbands. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, all ihr glücklichen Ehefrauen und Ehemänner. And those who will yet be. Und die, die es noch sein werden. Now, Peter has something to say to the husbands. Nun hat Petrus auch den Ehemännern etwas zu sagen. I mean, he was a tough guy, Peter. Petrus war schon ein starker, taffer Mann. And, you know, he was married. Er war verheiratet. So here he's speaking to himself. Hier spricht er also zu sich selbst. Do you know, this scripture actually put the fear of God into me early in my marriage. Diese Bibelstelle hat mich schon früh in meiner Ehe in Gottesfurcht versetzt. You know, when I read this scripture and the other scripture in Ephesians 5. Als ich diese Schriftstelle und die andere Schriftstelle in Epheser 5 las. Where Paul tells us how husbands have to treat their wives. In der Paulus uns sagt, wie Ehemänner ihre Frauen zu behandeln haben. Here's what I said. Da sagte ich mir. Oh my goodness, it's much easier to obey the Bible as a wife than as a husband. Meine Güte, es ist viel einfacher, der Bibel als Ehefrau zu gehorchen, als Ehemann. Listen, if you think as a wife it's hard to submit to your husband, listen what Peter says here. Wenn du glaubst, es sei schwer, sich als Ehefrau ihrem Mann unterzuordnen, dann hör zu, was Petrus hier sagt. In Vers 7. Husbands, you in turn must treat your wives with tenderness. Ihr Ehemänner, behandelt eure Frauen mit Zärtlichkeit. Viewing them as feminine partners who deserve to be honored. Und betrachtet sie als weibliche Partner, die es verdienen, geehrt zu werden. For they are co-heirs with you of the divine grace of life. Denn sie sind mit euch Miterben der göttlichen Gnade des Lebens. So that nothing will hinder your prayer. Damit nichts eure Gebete behindert. Now look. Schau. The husbands are threatened, the women are encouraged. Den Ehemännern wird gedroht, die Ehefrauen werden ermutigt. You see, God gives the women a promise when they live right with their husbands, but God gives the husband a threat if he doesn't live right with his wife. Gott gibt der Frau ein Versprechen, wenn sie im Einklang mit ihrem Ehemann lebt, aber Gott droht dem Ehemann, wenn er nicht im Einklang mit seiner Frau lebt. So think about it. Denk mal darüber nach. Wife, you live right and your unbelieving husband will be deeply impacted. Ehefrau, wenn du richtig lebst, wird dein ungläubiger Ehemann davon tief berührt sein. Husband, if you don't live right with her, your prayers will be hindered. Ehemann, wenn du nicht korrekt mit ihr lebst, wird es deine Gebete behindern. That's a scary thing. Das ist eine beängstigende Sache. Do you know what I one time when I was in the very beginning of my marriage? Als ich ganz am Anfang meiner Ehe stand, I looked this up in the original Greek. Habe ich im griechischen Original nachgeschlagen. And I looked up what it means that the prayers will not be hindered. Was es bedeutet, wenn Gebete behindert werden? Do you know what the word means in the Greek? Weißt du, was das Wort im Griechischen bedeutet? It means to be cut off. Es bedeutet abgeschnitten sein. I mean, think about it. Stell dir das mal vor. So basically, what God is saying is this. Im Grunde sagt Gott also Folgendes. Husband, if you don't treat your wife right, you might as well not pray. Ehemann, wenn du deine Frau nicht gut behandelst, kannst du genauso gut nicht beten. Because your prayer is going to be cut off, it's not even going to reach heaven. Denn deine Gebete werden abgeschnitten, sie werden nicht einmal den Himmel erreichen. So, if you're a husband who prays, you better treat your wife right or quit praying. Wenn du also ein Ehemann bist, der betet, behandelst du deine Frau besser gut oder hörst auf zu beten. Because otherwise your prayer is a worthless religious thing. Denn sonst sind deine Gebete eine wertlose religiöse Sache. Look. Schau. How does the husband have to treat the wife so that his prayers will not be hindered? Wie muss der Ehemann seine Frau behandeln, damit seine Gebete nicht behindert werden? The first thing he has to do is he has got to live with her tenderly. Zuallererst muss er zärtlich mit ihr zusammenleben. You know, this is a word that is so strong in the English language. Dieses Wort ist in der englischen Sprache so stark. You know, but it means to treat her very, very carefully and gently. Es bedeutet, dass er sie sehr, sehr vorsichtig und sanft behandeln soll. So, look how important this is. Schau, wie wichtig das ist. We have to see her as the feminine partner who deserves to be honored. Wir müssen sie als die weibliche Partnerin sehen, die es verdient, gewürdigt zu werden. How many husbands think the wives are second class citizens? Wie viele Ehemänner denken, ihre Ehefrauen seien Bürger zweiter Klasse? How much theology is there in the church that the male is more important than the female? Wie viel Theologie gibt es in der Gemeinde, die besagt, dass der Mann wichtiger ist als die Frau? The wives are good enough to do the kids' ministries in the church. Die Ehefrauen sind gut genug, um die Kinderarbeit in der Gemeinde zu übernehmen. How sad. Wie traurig. You know, the Bible says with this kind of attitude, our prayers are going to be hindered. Die Bibel sagt, dass unsere Gebete mit einer solchen Einstellung behindert werden. So let's understand that as much as we are heirs of the grace of God, so are the wives. Wir müssen verstehen, dass wir ebenso wie die Ehefrauen Erben der Gnade Gottes sind. You know, when the Bible says here that they are feminine partners who deserve to be honored. Wenn die Bibel hier sagt, dass sie weibliche Partner sind, die es verdienen, geehrt zu werden. I've already told you the word to be honored means to give a very special value. Habe ich dir schon gesagt, dass das Wort geehrt werden bedeutet, jemanden einen ganz besonderen Wert geben. Think about this. Denk darüber nach. When Peter says here they are co-heirs with us of the divine grace of life. Wenn Petrus hier sagt, sie sind mit uns Miterben der göttlichen Gnade des Lebens. Then of course immediately reminds me of Galatians chapter 3 verse 28. Dann erinnert mich das sofort an Galater Kapitel 3 Vers 28. There is neither Jew nor Greek nor Gentile. Da ist weder Jude noch Grieche noch Heide. Nor male nor female. Noch Mann noch Frau. Because in Christ we all one. Denn in Christus seid ihr alle eins. You know, before Christ, the male does not have more value than the female. Vor Christus hat der Mann nicht mehr Wert als die Frau. So always ask yourself this question. Stell dir selbst immer folgende Frage. Am I tender with her? Bin ich zärtlich zu ihr? Do I give her a special honor? Gebe ich ihr diese besondere Ehre? If I don't, stop praying and fix how you treat your wife first. Wenn das nicht der Fall ist, hör auf zu beten und kümmere dich zuerst darum, wie du deine Frau behandelst. Now let me talk to the wives for a minute. Ich spreche noch kurz zu den Ehefrauen. If your husband would treat you the way the Bible says here, would you still find it hard to submit to him? Wenn dein Ehemann dich so behandeln würde, wie es in der Bibel steht, fiel es dir dann immer noch schwer, dich ihm unterzuordnen? Of course not. Natürlich nicht. But I find it so beautiful that the Bible is teaching us here. Ich finde es so schön, wie die Bibel uns hier lehrt. To together, husband and wife express the heart of love of God. Dass Ehemann und Ehefrau zusammen das Herz der Liebe Gottes ausdrücken. So many marriages are destroyed all over the world. Überall auf der Welt sind so viele Ehen zerstört. God wants marriage to radiate His beauty. Marriage to radiate His beauty. Gott möchte, dass die Ehe seine Schönheit ausstrahlt. God wants to see that marriage is an incredible precious gift. Gott möchte sehen, dass die Ehe ein einzigartiges, kostbares Geschenk ist. But both of them in harmony, unity and honor and respect live together. Beide sollen in Harmonie, Einheit, Anerkennung und Respekt miteinander leben. Let's live it. Lasst es uns leben. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.